zum Podcast von Journey to Hero. Wir sitzen hier in der Runde und sind erstmal meine Mitkollegen. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Ladies first. Ja, also mein Name ist Cassandra und ich habe mir mit den anderen zusammen diese Sache erdacht. Mein Name ist Tobi. Ihr kennt mich bereits als Moderator von den Videoausschnitten. Ja, und ich bin Marco und genauso wie Cassandra bin ich eher im Hintergrund tätig. Und mein Name ist Montana und ihr könnt mich sehen immer auf YouTube, wenn ich euch die besten Ergebnisse unseres Projektes zeige. Journey to Hero läuft schon. Es ist ein Wettbewerb, der dich zum nächsten Superhelden, zum ersten menschlichen Superhelden machen kann. Wir hatten schon super, super Einsendungen, die ihr, wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal Journey to Hero anschauen könnt. Für alle, die noch nicht mitgemacht haben, ist es ganz einfach, sendet uns einfach ein Video über Instagram mit dem Hashtag Journey to Hero, dabei ist die 2 nicht ausgeschrieben, sondern eine 2. Wo ihr uns kurz euren Namen nennt und eure Superheldenfähigkeit erklärt oder vielleicht sogar vormacht. Ja, unser heutiges Thema wird, unser erstes Thema quasi, sind natürlich Superhelden. Und wir haben uns überlegt, dass wir als Initiatoren haben natürlich auch eine gewisse Leidenschaft für das Superheldentum. Und dass jeder einfach seinen Lieblings-Superhelden, beziehungsweise bei mir sieht das ein bisschen anders aus, aber das werdet ihr dann noch sehen, einfach mal ja, vorstellt und wir ein kleines Roundup zu Superhelden machen. Und wir fangen an mit Tobi. Yes, also ich habe mich für Batman als Superhelden entschieden. Ganz kurz zur Hintergrundgeschichte. Batman wurde 1939 das erste Mal in den Detective Comics, heutzutage die DC Comics, veröffentlicht. Und wer sich gefragt hat, worin die Inspiration für Batman lag, ganz einfach, Zorro hat Batman sehr, sehr beeinflusst. Also die Zeichner und der Autor Batmans haben sich gedacht, okay, Zorro ist ein ziemlich cooler Typ, kann man noch ein bisschen aufpeppen und man muss es ein bisschen neu überarbeiten, also kommt Batman bei raus. Batman ist streng genommen überhaupt kein Superheld, denn er hat eigentlich keine Superheldenkräfte und er benutzt auch keine Schusswaffen. Wer sich jetzt fragt, wieso, weshalb, warum, seine Eltern wurden erschossen und er wächst halt dann bei seinem Butler Alfred auf und zwar in Gotham City. Ja, da muss schon ziemlich viel durchmachen. Zu seiner Jugend, er besucht ganz normal die Schule, wächst halt bei dem Butler auf und studiert dann Kriminalistik, Chemie, Mathematik, Physik, Technik und Selbstverteidigung. Wo man das in der Regelstudienzeit. In der Regelstudienzeit. Genau. Warum eigentlich Batman? Ganz einfach, Batman hat Angst vor Fledermäusen und ein weiser Mann hat ihm mal geflüstert, man müsse sich seiner Angst stellen. Ja, und deswegen fragen wir uns... Wie bitte? Wer war das? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne seinen Namen nicht. Ich dachte, das wäre... War das nicht Commissioner Gordon? Ja. Ich glaube auch. Schon. Echt, war er das? Ja, ich glaube, er spielt ja eine ziemlich große Rolle. Ich dachte, also ich war mir nicht ganz sicher, aber Ra's al Ghul trainiert ihn ja quasi auch so ein bisschen, ne? Und deswegen dachte ich, dass er das, deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Ja, das könnte auch sein. Ra's al Ghul ist böse genug, um sowas erzählen zu können. Richtig, auf jeden Fall. Ja, sieht ihn in seiner Heimatstadt Gotham City mit ein bisschen geteilten Augen. Die einen vergöttern ihn als Helden und Ritter und die anderen bezeichnen ihn eher so als gesetzlosen Rächer mit fragwürdigen Methoden. Wie ich auf Batman gekommen bin, ich habe mir den letzten Teil eigentlich als ersten Teil überhaupt angeguckt, also der letzte Kinofilm. Bin dann auf das PlayStation-Spiel gekommen, Arkham City. Bin total darin aufgegangen. Und jetzt, unser Zocker. Und jetzt bin ich Batman-Fan. Das Spiel habe ich auch gespielt, tatsächlich. Hast du es durchgespielt komplett? Nein. Also sobald irgendwas Open World wird, steige ich irgendwann automatisch aus. Ja. Aber ich wollte Arkham Asylum nicht spielen, weil ich echt Panik davor habe, in der Psychiatrie eingesperrt zu werden. Aber das Spiel war tatsächlich ziemlich gut. Hast du schon vom neuen Spiel gehört, Arkham Knight? Ja, ich bin total enttäuscht, dass es nicht für die PlayStation 3 rauskommt. Es war halt nur für die PlayStation 4, deswegen verliert man mich leider als Fan. Ja, mich auch, aber sie haben ja sehr viele Fans verloren. Richtig. Dadurch, dass die PC-Version komplett nicht spielbar ist. überall Glitches und tatsächlich die Konsolenversion. Ich glaube, das ist das erste Mal im Menschengedenken, dass eine Konsolenversion besser aussieht als die PC-Version. Ja. Schade, ich hatte mir bei dem Trailer viel erhofft, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die so die Suicide Squad, also diese Vereinigung der Superbösewichte, da eine Rolle spielt. Also man hat Joker und man hat halt die anderen auch alle dabei. Und ja, wie fandest du generell die Filme? Also ich meine, es gibt ja jetzt ziemlich viele. Es gibt ja jetzt nicht nur Christopher Nolan, sondern auch... Du hast nur die Christopher Nolan-Filme gesehen, richtig? Ist richtig, ja. Ah, ja, da schließe ich mich an. Mhm. Wirklich? Ja, deswegen teile ich auch Tobis Leidenschaft. Also ich habe auch bei den letzten Filmen bin ich mit eingestiegen und habe da auch meine Leidenschaft in Batman gefunden. Den fand ich dann auch das erste Mal wirklich sehr, sehr spannend. Ihr habt noch nie Jack Nicholson als den Joker gesehen. Leider nein. Also ich muss sagen, ich bin damit groß geworden. Ja, ich auch. Das ist so ein Film, der lief ungefähr dreimal im Jahr auf RTL 2. Echt? Ich habe es nie geguckt. Wie gesagt, ich bin mit dem letzten, also mit Dark Knight Rises, bin ich eingestiegen. Und alle sagen ja, The Dark Knight mit dem Joker und so weiter und so fort sei der beste Batman-Film aller Zeiten. Ja. Ich steuere da total gegen. Tatsächlich. Also ich finde den zweiten nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde den dritten viel, viel cooler. Und den ersten, glaube ich, habe ich einmal zur Hälfte gesehen. Oh. Also den ersten Teil habe ich nicht mal komplett gesehen. Der war irgendwie... Mir war der erste Teil zu schnulzig, ehrlich gesagt. Echt? Ja, aber also diese ganze Liebesgeschichte, das war mir zu blöd. Naja. Ganz meistens irgendwie blöd und aufgesetzt. Finde ich. Und das sagen die Frauen jetzt hier im Raum. Ja. Ja. Habt ihr die Zeichentrickserie auch nicht gesehen? So, die früher auf ProSieben hoch und runter lief eigentlich. Ja, wenn ich morgens wach geworden bin. Bei der Zeichentrickserie kenne ich allerdings auch nur Batman of the Future, ehrlich gesagt. Also das war super futuristic, auch wie es gemalt war, Batman, Robin, es war alles irgendwie ein anderer Zeichnungsstil. Das kam relativ lange und das ist das Einzige, was ich eigentlich kenne. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Batman of the Future war. Ich glaube nicht. Das war das Normale. Ich kann mir diesen Namen sowieso nie merken. Ich bin echt fasziniert, Montana, dass du dir alles merken kannst zu diesem Thema. Ich habe wirklich tatsächlich unser Superhero unfassbar hier. Viel Fernsehen geguckt früher. Ich war einfach lieber draußen spielen. Ja, ich mag draußen nicht so. Nee, aber zu der Frage, ich habe die Comic-Serien oder Zeichentrickserien tatsächlich vereinzelt geguckt, also immer mal, wenn ich so durchgesäppt habe. Morgens habe ich eigentlich nie Fernsehen geguckt. ja, aber jetzt bewusst und wirklich verfolgt habe ich es eigentlich nicht. Ich habe meine ganze Familie genervt, dass ich Batman gucken will und keiner wollte das mit mir gucken. Das war immer sehr, sehr traurig für mich. So, apropos DC-Comics, weil, das hast du ja vorhin erklärt, Detective-Comics, genau. Mir ist aufgefallen, dass wir alle, bis auf Cassandra hier, uns DC-Helden oder eben teilweise Antagonisten ausgesucht haben. Habt ihr eine Ahnung, wer das kommt? Weil, seien wir mal ganz ehrlich, jeder von uns findet, glaube ich, die Marvel-Filme besser als die DC-Filme. Also wenn wir jetzt sowas nehmen, wie wir müssen jetzt natürlich auch, also unser Projekt geht ja darum, dass man letztendlich eine Rolle in einem nächsten Marvel-Film gewinnen kann. Und letztendlich haben wir uns trotzdem alle DC-Helden ausgesucht. Also ich glaube, bei mir liegt es einfach daran, also ich habe ja auch Batman gewählt, der eigentlich gar kein Superheld ist, weil er eigentlich keine Superkräfte hat. Ich finde das unheimlich faszinierend. Echt? Findest dass er kein Superheld ist, weil er keine Superheldenkräfte hat? Naja, also streng genommen ist ein Superheld eigentlich nur jemand mit wirklichen Superheldenkräften. Ne? Hm. Also würde ich jetzt so definieren. Und ein paar Foren im Internet geben mir da auch recht. Sei mal dahingestellt. Eine gute Quelle. Ich finde es einfach ziemlich interessant. Also ich liebe so eine Helden, so eine typischen Heldengeschichten. Seine Eltern wurden erschossen, er musste beim Butler aufwachsen, hatte es schwer, hatte Angst vor Fledermäusen. Ja, ich weiß, der arme hatte es schwer. Der arme Mann. Er hatte Angst vor Fledermäusen. Der Milliardenerbe hat es sehr schwer in seiner Kindheit. Ja, ich fand diese Auferstehung, die er quasi so durchgemacht hat, die fand ich ziemlich beeindruckend und ja, faszinierend. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Und ich muss sagen, ich so Spider-Man und so ein Marvel-Zeugs da... Spider-Man? Du fandest Tobey Maguire als Spider-Man nicht cool? Ich überhaupt nicht. Ich fand das ganz furchtbar. Also ich muss sagen, ich fand ihn nicht schlecht. Teil 2 und Teil 3 Spider-Man brauchst du mir gar nicht kommen. Ich mag ihn überhaupt nicht. Nee. Ich fand den Amazing Spider-Man fand ich so viel besser als... Den habe ich mir nicht angeguckt. Wirklich? Stimmt, ich auch noch nicht. Ich kenne den Ich gucke sie ja trotzdem, aber den zweiten kenne ich wirklich noch nicht. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler von natürlich, ich weiß es gerade nicht, nee. Aber der wurde jetzt auch schon wieder abgesetzt. So, was hältst du davon, Tobi? Christian Bale ist jetzt abgesetzt als Spider-Man und wir haben Ben Affleck. Ach, das ist als Spider-Man, meinst du? Als Batman natürlich. Ja, finde ich eine absolute Katastrophe. Also, ich liebe Christian Bale als Batman. Ich finde, er passt auch ziemlich gut generell. Ja, gut. Ja, der ist so schön kaputt. Der hat schon so eine zerstörte Seele. Der ist jetzt auch nicht mein Typ, ja. Also, da muss man einfach mal klipp und klar. Nee, so als Schauspieler. So einen anderen Film finde ich auch richtig cool. Ich kenne, glaube ich, gar keine anderen Filme mit ihm. American? Tobi, wir sind nicht vorbereitet auf dieses Thema mit den Filmen. Also irgendwie kommen wir gegen Montana und Cassandra nicht an. Das ist doch Filmkultur. Ja. Aber was mich stört an der ganzen Sache, ist wirklich immer überhaupt dieser Schauspielerwechsel. Ich mag das überhaupt nicht. Wenn es eine Reihe gibt, bin ich immer einer, der es mag, dass die Schauspieler wirklich durchgezogen werden. Und sollte irgendwann mal ein Schauspieler abspringen, bin ich der Meinung, ist auch die Reihe vorbei. Oder man macht halt ohne die weiter. Ich kann mich jedenfalls nicht in einen neuen Schauspieler reinholen. Also es kommt immer darauf an, wie alt die Filme sind. Also ich kann es zum Beispiel total verstehen, wenn man, zwischen dem zweiten und dritten Hulk war ja schon wieder eine ziemlich große Zeitspanne. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Zum anderen finde ich persönlich finde Mark Ruffalo einen hervorragenden Hulk und würde ihm auch wirklich gerne seinen eigenen Hulk-Film zusprechen. Es kommt halt immer drauf an. Ich finde, du findest halt immer jemand besseren, aber ich finde halt nicht, dass Ben Affleck. Man wird sehen, der Film ist noch nicht raus, aber ich kann mich nicht damit anfreunden, dass jemand wie Ben Affleck, Batman, Ben Affleck ist für mich so ein Teddybär, weißt du, den du dir in die Ecke stellst, aber doch kein. Also, nein. Nein, sehe ich einfach nicht so. Machen wir weiter. Am besten würde ich sagen, mache ich weiter, weil wir so ein bisschen weil wir immer noch im Batman-Thema drin sind. Denn ich habe mir, obwohl das so ein bisschen die Aufgabe war, habe ich mir keinen Superhelden ausgesucht, sondern ehrlich gesagt den Superschurken, zeitweise sogar schlechthin, die Nemesis von Batman. Schändlich. Bane. Bane habe ich mir persönlich ausgesucht aufgrund seiner Geschichte und aufgrund daher, dass ich ihn, als ich seine Geschichte gelesen habe, es mir wirklich schwer fiel, ihn als Was ist das Problem? Nee, ich glaube, also ich sehe hier nur Marco lacht. Ich bleibe wegen dir. Ah, okay, dann lachen wir weiter, aber auch warum? Ich fand einfach ihre Begründung ziemlich lustig, warum, also eigentlich komplett fernab der Aufgabe, Bane und... Nein, es hat schon Hand und Fuß, warum ich mir den ausgesucht habe. Dadurch, dass ich, als ich die Geschichte von ihm gelesen habe, ich kannte Bane auch erst seit dem Film, weil ich selber die Comics nie gelesen habe. Aber dann habe ich mich so ein bisschen für die Figur an sich interessiert, weil ich wusste, dass die Comics sehr oft von den Filmen sich halt abgrenzen. Und ich habe die Geschichte gelesen und es ist mir wirklich schwer gefallen, ihm auf irgendeine Art und Weise böse zu sein. Und zwar liegt das daran, also Bane ist zum ersten Mal aufgetreten, also in den Comics schon 1993. Da wurde er dann in den Batman-Comics eingeführt. Nachher hatte er sogar seinen eigenen. Von der Geschichte her war das so, dass der kleine, ungeborene Bane für die Verbrechen seines Vaters, der Söldner war, verurteilt wurde, noch im Mutterleib, und zwar zu lebenslänglich. Und wurde dann mit der Mutter zusammen in den Knast gesteckt. Die hat dort das Kind geboren und dann saß er im Gefängnis und der Vater war über alle Berge. Was ist mit der Mutter passiert? Die ist gestorben. Deswegen, das ist auch der Grund, warum er nie seinen echten Namen erfahren hat, weil er viel zu jung war, um ihn zu hören. Also er heißt gar nicht Bane, er weiß aber auch gar nicht, wie er in Wirklichkeit heißt. Sie haben ihn im Gefängnis dann Bane genannt, weil er als Kind schon einen Mithäftling umgebracht hat. Bane heißt sowas wie der Verfluchte. Das war, es kommt, ja. Ganz kurz, hast du Mitleid mit ihm? Ja, also seien wir mal ehrlich, seine Geschichte finde ich um einiges schlimmer als die von Batman. Und Batman hatte einfach nur Glück, dass er einen fucking Butler und saureiche Eltern hatte. Seien wir doch mal ehrlich. Wär's andersrum gewesen, wäre Batman auch nicht der Held geworden, der ist. Und deswegen tat er mir immer, also Bane tut mir leid. Sein einziger Freund war ein Teddybär. Das ist keine Story. Er hatte keine Freunde. Und weil er so gefährlich war, wurde er dann auch letztendlich in eine Einzelhaft geschickt, wo er sich die ganze Zeit nur von Ratten ernähren konnte. Und so. Und doch so kräftig geworden. Ja, dadurch, der hat, also es heißt, er habe täglich 1000 Liegestütze, 1000 Klimmzüge, 1000 Sit-Ups gemacht, um so, also kräftig zu werden, ja. Aber letztendlich, woher das kommt, dass er so übermenschlich stark ist, ist, dass er sich in experimentelles Steroid hat spritzen lassen. Dass ihn so, naja, sagen wir mal, so gemacht hat, wie er halt nun mal ist. Er hat ja auch eine unfassbare Struktur. Er ist später auch. Ich habe ihn gerade mal gegoogelt, weil ich mir erstmal ein Bild machen wollte von Bane. Ja. Also nach Steroiden sieht er aus. Ja, das ist witzig. Du bist gerade noch bei dem Film Bane. Google mal den Comic Bane. Bane Comic habe ich hier. Der sieht noch breiter aus. Ja, ganz genau. Ganz genau. Also die Comic-Figur ist ja Wrestler. Also er ist nicht Wrestler. Ich finde, er sieht aus wie ein Wrestler. Er hat ja diese Maske auf. Ja, zur Filmadaption komme ich dann gleich noch. Er ist auch abhängig geworden von diesem Steroid, was ihm später in seiner Geschichte auch noch zum Verhängnis wird. Und er ist halt dann ausgebrochen aus diesem Gefängnis mit seinen drei Buddies. Also er hat so drei Sidekicks, die alle irgendeine Spezialität können. Sowas wie einer ist besonders technikbegabt. Und einer von denen hat ihn auch von Gotham City erzählt, der wunderbarsten Stadt der Welt. Und auch dann von Batman. Geiler Typ. Und witzigerweise, und das ist, glaube ich, der Grund, warum auch Bane der Anti-Batman genannt wird, gleichen sich die Geschichten da so sehr, dass auch Bane eine unfassbare Angst vor Fledermäusen hat, da er in seiner Einzelzelle, in der er jahrelang steckte, auch dort einfach Albträume hatte über Fledermäuse. Und das für ihn so das Sinnbild war von Gefahr und Tod. Dazu muss man sagen, Bane ist nicht unschlau. Er hat sich Bücher schmuggeln lassen ins Gefängnis und hat unfassbar viel gelesen. Hat aber dann Batman quasi als so seinen Lebenswidersacher halt angesehen. Und ist dann nach Batman, ist dann nach Gotham, er ist nach Gotham gefahren. Er ist nach Gotham gefahren, um Batman zu besiegen und, naja, sozusagen die Herrschaft von ihm wegzunehmen. Und dann kommt nämlich das, was es in der Geschichte des Comics noch nicht gab. Der Bösewicht gewinnt tatsächlich. Also Bane hat Batman besiegt und hat ihm, um ein Zeichen zu setzen, danach das Rückgrat gebrochen. Das kommt ja tatsächlich auch im Film vor, soweit ich mich erinnere. Das mit dem Rückgratbruch? Ja, er hat ihn ja hochgehoben und hat ihn auf sein Knie fallen lassen. Deswegen konnte er ja dann als er dann in diese Höhle, im Film ist er ja in diesem Gefängnis, was unten ist, also im dritten, und muss erstmal wieder lernen zu laufen. Ach, das stimmt, da wo ihn die alten Männer dann fliegen. Ganz genau, das soll halt so diesen Rückgratbruch darstellen. In den Medien hieß es The Man Who Broke the Bat. Es wurde super aufgebauscht. In der Zeit kann auch Batman dann selber nichts machen, sitzt auch im Comic erstmal eine richtig lange Zeit im Rollstuhl. Also nicht so, ja, wir bauen den halt mal ein bisschen auf und dann trainiert er wieder. Sein Stellvertreter, Jean-Paul Valley, also Azrael, der immer in auftritt, wenn Batman selbst nicht handeln kann, besiegt dann tatsächlich Bane, indem er ihm sein Steroid wegnimmt. So, das ist der traurige Punkt. Ja, danach kommt er wieder ins Gefängnis und bricht wieder aus und macht sich dann auf die Suche nach seinem Vater. Lernt dann Ra's al Ghul kennen, den Terroristen und die Tochter, in die er sich verliebt. Und dann wird er quasi als Ra's al Ghuls Nachfolger eingesetzt, ist dann auch Teil des Suicide Squads. Und der letztendlich große Wendepunkt, wo ich dann auch, es mir wirklich schwer fiel, ihn letztendlich als Bösewicht anzusehen, ist, dass er weiter auf der Suche nach seinem Vater ist und Bruce Wayne, Batman, ihm hilft, weil es gibt Hinweise darauf, dass Bruce Wayne Vater, Thomas Wayne, auch Banes Vater ist. Was nicht so ist, aber er war damals auch auf dieser Insel, wo der Söldner war und deswegen gab es darauf Hinweise. Und letztendlich rettet Bane Batman in einem großen Kampf. Und da kommt dann eine gewisse Versöhnung und auch dadurch, dass er dann seinen Vater letztendlich gefunden hat, auch ein bisschen die Heilung seiner seelischen Wunden, nenne ich das mal. Und ja, das hat für mich einfach eine große Rolle gespielt, warum ich ihn nicht unbedingt als Bösewicht anschauen konnte. Okay. Was mich nur gerade wundert ist, Batman hat ja eine Art Vorliebe zu Freundschaft mit anderen Superhelden. Er ist ja auch in einem Film oder Comic ist ja auch mit Superman befreundet und Superman gibt ihm ja auch sein Kryptonit quasi, damit Batman es verhindern kann, falls Superman zu stark werden sollte und außer Kontrolle gerät, dass Batman ihn besiegen kann. Na, habe ich nachgelesen. Wow. Wusste ich vorher auch nicht. Ja, das wusste mir auch komplett. Ich kannte auch vorher Superman gar nicht. Na, ich habe noch nie einen Superman-Film geguckt. Jetzt schaue ich hier gerade in komplett entgeisterte Gesichter. Ich hoffe, ihr habt schon alle Superman-Filme geguckt, weil so wie Montana und Cassandra geguckt haben, ist das eine so Lebensaufgabe. Leid. Beim nächsten Projekt muss ich das Team echt besser aussuchen. Das sag ich ja. Nicht mal Smallville. Nee. Okay, Smallville habe ich aber auch nicht geguckt. Das fand ich ja total kacke. Ich habe aber sehr lange gebraucht, um zu merken, dass das die Vorgeschichte von Superman sein soll. Ach so. Aber ich dachte jetzt, naja, das ist krass. Ah, das war diese Serie, ne? Die eine ganze Zeit lang ging. Ja, mit diesem Schönling und ja, das wusste ich auch nicht. Was wolltest du eigentlich fragen? Der Name hat mich abgeschreckt. Was mich eigentlich daran interessiert, du hast ja so ein bisschen Mitleid mit Bane. Mhm. Ja? Siehst du ihn somit mehr als das Böse in Person oder mehr so als irgendwie doch den Retter? Irgendwie, weil so wie du es schilderst, scheint er ja doch irgendwie so ein soziales Engagement, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtragend gewählt. Nee, als Retter würde ich ihn nicht sagen. Ich glaube, ich würde halt einfach sagen, dass er da reingeboren wurde und er quasi gar keine andere Wahl. Naja, okay, er hat schon die Wahl. Batman hätte auch böse werden können, dessen bin ich mir schon bewusst. Aber er hat es nie anders gelernt. Man muss sich bewusst sein, dass dieser Mensch ab seiner Geburt von dem bösesten Abschaum, der auf der Welt existiert, einfach ab dann umgeben war. Und ich glaube, da fällt es dir schwer, dann zum Helden zu mutieren. Und anscheinend auch von einem schlechten Menschen abstammen. Ja. Das kommt auch noch dazu. Also, deswegen fällt es mir halt persönlich schwer. Er tut mir halt wirklich leid. Du passt dich an dein Umfeld an, du musst auch irgendwie überleben. Okay, ich bin ein bisschen sprachlos. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass mir Bane irgendwie leid tut, weil ich einfach glühender Batman bin. Ja, aber du kennst auch nur den Film, das muss man auch wieder dazu sagen. Das stimmt, das stimmt. Da muss man ja auch sagen, das ist ja auch wirklich auch sehr anders. Also mein äußerlich ist das ja schon was ganz anderes. Ich bin auch sehr froh, dass sie da keinen Muchacho hingestellt habe. Findest du der Schurke schlechthin? Weil was ich bis jetzt gehört habe, war immer, dass es unmöglich ist, also von den Batman-Fans, dass es unmöglich ist, dass man den schlechtesten oder halt seichtesten Schurken halt als Finale der Trilogie hinstellt. Also, alle haben sich darüber beschwert, dass nach sowas wie dem Joker jetzt Bane kommt. Na gut, aber Bane ist jetzt nun auch keine Unschuld in Person. Also wenn er im Heinz Field, also in diesem Footballstadion steht und das komplette Stadion explodiert und fällt zusammen, das ist ja nun auch nicht mit Wattebällchen nach Batman schmeißen oder sowas. Naja, aber sagen wir es mal so, die anderen, die waren ja schon so richtige Psychopathen. Also die ersten beiden, Scarecrow und der Joker, die waren halt Psychopathen. Und Bane ist halt mehr so böse. Halt einfach. Naja, aber auch so wirklich alle Latten am Zaun hat der Typ jetzt auch nicht. Also. Nein, ich finde halt, er kennt es halt nicht anders. Ja, aber er ist halt wirklich böse. Ich weiß schon, was du meinst. Ich denke aber, sein Erscheinungsbild spielt da auch eine große Rolle, dass er so böse rüberkommt im Vergleich zu Joker. Joker hat tierischen Psychoterror betrieben, so wie du schon sagst. Ich finde jedenfalls, Bane ist... Also ich sympathisiere nicht mit ihm. Ich auch nicht. Ich bin totaler... Ich will dem nicht im Dunkeln begegnen. Also, der Joker ja zum Schluss auch noch dabei gewesen. Das ging ja aber halt einfach nicht. Das ging halt einfach muss nicht aus Gründen. Das halt ein bisschen ändern. Ja. Ich finde, die Umsetzung für ihn im Film finde ich nicht schlecht. Sie haben die Geschichte ja sehr... Also wenn man den Film kennt, guckt euch den Film an, ihr kennt den Film alle. Die Umsetzung ist ja da schon sehr anders. Auch in Bezug darauf, dass er letztendlich gar nicht mal der Superschurke ist, sondern dass ja Talia al Ghul hinter dem ganzen Mist steckt und er dann auch quasi diesen Abgang, den er macht, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, diesen Abgang, den er macht, es ist ja einfach, er wird umgeschossen von Catwoman und damit ist er raus. Und es ist halt ziemlich spektakellos. Also sobald klar wurde, dass er nicht der Drahtzieher ist, wurde rausgenommen. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also nach dem ganzen Aufbau finde ich, war das ein bisschen zu leicht für mich. Hm. Ach, das ist ein schade um die Person. Ja, ein bisschen schade schon, aber weiß ich nicht. Also ich bin übelster Fan vom dritten Film, von daher möchte ich... Ja, ich auch, nein, überhaupt nicht. Ich finde es auch super. Und ich finde auch Tom Hardy als Bane, das ist hervorragend, weil das ist einer der wenigen Schauspieler, der einfach nur durch seine Augen einfach schauspielern kann, was man da einfach musste. Und ja. Ich finde es ja total witzig, dass er super klein ist eigentlich. Ja, ne? Dass sie ihn da auf den Podest gestellt haben. Weil Christian Bale halt riesig ist. Ja, Christian Bale ist ein Riese. Ich finde es ja lustig, weil du gerade Größe ansprichst. Laut Comic ist ja Bane 2,3 Meter groß und 159 Kilo schwer. Und das kommt halt im Film überhaupt nicht rüber. Ich finde schon, dass er... Ich finde, er sieht sehr massiv aus. Die haben ihn ja auch immer auf den Podest gestellt, wenn direkt der Zweikampf war, damit er halt größer wirkt. Und ich meine, er ist schon... Muss ja gucken, dass Batman an sich schon ziemlich massiv ist in seinem Anzug. Und dann hast du nochmal Bane, der einfach halbnackt nochmal breiter ist. Ja, okay, das stimmt schon. Ich fand schon, dass das gut rüberkam. Wie fandet ihr eigentlich Catwoman in dem Film? Ziemlich gut. Ja. Ja, also natürlich im Vergleich zu Halle Berry als Catwoman ziemlich gut. Das war, also der Halle Berry-Film war schon unter aller Sau, muss man schon so sagen. Ich habe ja ehrlich gesagt nie angeguckt, weil die Kritiken so schlecht waren, dass ich gesagt habe, wirklich schlecht. Dann kann ich drauf verzichten. Ja. Ich fand, das hat sie gut gemacht. Das hat sie ziemlich gut geschauspielt. Allein diese erste Szene, wo sie ja so tut, als wäre sie Kellnerin und am Anfang so tut, als wäre sie, wüsste sie von gar nichts. Und dann switcht sie so um zu dieser Catwoman, zu diesem Catwoman-Charakter. Und das fand ich schon eine krasse schauspielerische Leistung. Da habe ich mir gedacht, die passt. Ja. Okay, ich merke, ich treffe hier nicht auf besonders viel. Naja. Ihr mögt Bane nicht, ich schon. Das akzeptieren wir. Das ist ja okay. Bei euch bleibt doch gar nichts anderes. Ich meine, das alle. Dann machen wir mal weiter. Wie sieht es denn jetzt mal aus mit einer Frau? Haben wir eine Frau hier in der Runde? Hallo? Ja. Cassandra, du vielleicht. Ja, also ich habe She-Ra ausgewählt. Einfach aus dem Grund, dass ich als Kind auch viel Fernsehen gucken durfte. Und das auch einfach mit dabei war. Also ich habe halt wirklich sehr viel Superhelden-Zeug geguckt und She-Ra war da mittendrin. Kennen richtig viele eigentlich gar nicht, ist mir aufgefallen. Das ist einfach die Schwester von He-Man. Der gehört halt zu Masters of the Universe. Das stammt eigentlich alles aus den 80ern vor allen Dingen. Und das war halt mehr so eine Actionfiguren-Serie von Mattel vertrieben. Und daraufhin hat man dann Zeichentrickserien gemacht und auch Hörspiele. Die Zeichen, also She-Ra war in Endeffekt die Princess of the of Power, genau, Prinzessin der Macht. Und ja, sie ist halt eine, die eigentlich ein bisschen so wie Bane, ne? Sie ist halt beim Bösen groß geworden, also ich kann ja kurz erzählen. Also wir befinden uns auf verschiedenen Planeten im Endeffekt bei Masters of the Universe und es geht um den Planeten Eternia und da haben die Truppen des Königs Randors die Herrschaft verloren. Sie haben sie gewonnen. So, aber die Schlacht war halt sehr verlustreich. So. Und zwar hat der Herrführer Hordak, der ist halt der wollte halt unbedingt gewinnen, weshalb auch immer. Und er hat entschlossen nach dieser Schlacht, dass er die Tochter des Königspaars einfach entführt, um dann nochmal vielleicht ein Schiffchen zu schlagen und da nochmal das Blatt wenden zu können. Jedoch wurde ihm kurzerhand von einem Handlanger ein Messer in den Rücken gerammt und hat ihn kurzerhand in eine andere Dimension verbannt. Was nicht halt so passiert, wenn man jemanden mit Messer in den Rücken rammt. Das war wirklich metaphorisch gemeint. Ach so. Er wurde halt von einem verraten und dann hat ihn das ist ein Riesenkampf wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall hat Hordak das Kind mitgenommen. Hätte ich auch. Alles klar, ne? Also ja. Trotzdem war es in der Hinterhand behalten. Dann sind die, also der hat dann in seiner neuen Dimension wieder jemanden gefunden, mit dem man sich zusammentun konnte. Und dann haben sie halt eine neue Armee erbaut. Und dieses Kind, auch Adora genannt, ist bei ihm aufgewachsen und wird sogar Kommandantin der Besatzerstreitmacht. Also sie ist da aktiv mit dabei bei diesem Krieg. Und tut und macht, was sie kann, um Eternia für sich zu gewinnen und für ihren Ziehvater. Und Jahre später, irgendwann mal, erfährt dann auch He-Man, dass er eine Schwester hatte und wird von der Zauberin darauf also sie sagt es ihm und gibt ihm dann ein wunderschönes Schwert für seine Schwester und sagt, hier, bring sie mal auf den richtigen Pfad. Und dann macht er sich auf den Weg zu dieser fremden Welt und sorgt dann im Endeffekt dafür, dass der Bann von Adora gebrochen wird und sie erkennt, was das Gute im Leben ist. Ja. Dass man, auch wenn man im Schlechten aufgewachsen ist, durchaus was Gutes gibt. Ja, okay, andere machen es halt besser, ich verstehe schon. Ja, und dann kriegt sie halt das Schwert, das das Schwert des Schutzes ist, und kann wie He-Man sich mittels des Schwertes verwandeln, und zwar in She-Ra. Wie, vorher ist sie nicht She-Ra? Vorher ist sie Adora. Ach so. Einfach nur. Ach so. Die Geschichte ist sehr kompliziert, merke ich gerade. Ja, aber das ist, ich finde, das ist gerade bei diesen 80er-Jahre-Comics ist das sehr stark so, dass die... Du findest, es ist komplizierter als Bane? Banes Geschichte war jetzt auch nicht viel anders. Er war hier, da und... Also mit Bane finde ich leichter rein irgendwie. Aber ich glaube, es liegt doch einfach an den vielen Namen, die sehr, sehr kompliziert klingen im ersten Moment. Ich glaube, du findest da einfach nur leichter rein, weil du das Bane schon... Das Universum schon kennst. Kam schon in Berührung mit ihm. Oh. Mehr oder weniger. Ja, auf jeden Fall geht He-Man wieder weg. Sagt, okay, ist ja schön, kannst du alles alleine machen. Und sie... Sie wird die Anführerin der neu gegründeten Rebellion, die sich dann gegen Hordak wehrt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von She-Ra noch nie was vorher gehört. Ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein Mädchending. Also gerade wenn man klein ist, deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Ich weiß, dass ich eine Kassette hatte. Eine einzige Kassette. Und das war mir alles ein bisschen blumig irgendwie. Also es kam mir so... Ja, das ist mega bunt. Also ich hatte eine Videokassette. Das ist so ein bisschen so My Little Pony der 80er Jahre. Ja. Deswegen war das nie was für mich. Das war halt echt wirklich ein Ableger einfach nur für Mädchen. Wir haben gesagt, okay, die He-Man kommt super bei den Jungs an, jetzt machen wir auch was für Mädchen, damit die auch was haben. Damit die auch ihre Superheldenfiguren haben. Kennst du He-Man, Marco? Ich kenne beides nicht und ich habe wie vorhin schon auch gleich mal was gegoogelt. He-Man, kann ich dir hier zeigen? Sag doch doch immer He-Man. Vom Aussehen her habe ich ihn schon mal gesehen. Ja, vom Aussehen her kennt man ihn. Was er jetzt genau getan hat? Nee, vom Aussehen auch nicht. Vielleicht, wenn ihr He-Man nicht kennt, ich sehe jetzt hier einen jungen Mann, sehr muskulös, mit Topfschnitt und irgendwie zwei komischen Gürteln. Um seinen sehr muskulösen Oberkörper. Das ist toller an amerikanischen Sachen, ne? Den also die sind immer richtig muskulös. So die asiatischen Sachen, da sind die alle so schmal und naja. Ich mag die asiatischen Sachen da ehrlich gesagt lieber. Ja, also aber generell sind die auch die Schönheitsvorstellungen. Es ist interessanter, was? Die sind auch die Schönheitsvorstellungen. In Asien, da essen sie alle nur Reisnudeln und ja. Wie soll er da schon aussehen? Wie soll da ein He-Man zum He-Man werden? Naja, ja, das, ja. Aber She-Ra kannte ich vorher auch nicht, da schließe ich mich Tobi an. Aber sie sieht wirklich sehr, sehr ja, Prinzessinnen-like aus. Ja. Sie hat, mal bitte, dass sie sehr gut bei Mädchen ankommen könnte, auf jeden Fall. Sie hat ein geflügeltes Einhorn. Oh, was ist das denn? Da sind bei mir schon komplett unten Kassandras durch. Kassandras Träume werden wahr. Super toll. Geflügeltes. Ist auch wieder typisch blonde Haare, ne? Irgendwie gibt es irgendeine Superheldin, die das stimmt. nicht blonde Haare weiß hat. Nicht. Ist das jetzt so ein. Ich kenne mich da nicht. Catwoman? Ne, wenn man Catwoman als man Heldin zählen würde, dann haben wir noch. Das ist eine Katze. Für die naja, es gibt schon einige. Ja. So, aber ich glaube, es ist mit Wonder. Wonder Woman ist die Superheldin schlechthin und sie hat schwarze Haare. Okay, überzeugt. Ja, denke ich aber auch. Denke ich aber auch. Punkt. Das ist ja wohl das Mindeste. Deswegen war He-Man ja schon blond. Kannst du ja nicht auf einmal. Dann kannst du ja nicht die Schwester dann dunkelhaarig machen, das weil dann werden ja wieder Fragen aufgekommen. Also. Die Zwillingsschwester. Und die Eltern sind auch blond. Da war der das intergalaktische Postbote im Spiel. Ja, und aus welchen Gründen hat sie dich jetzt nochmal fasziniert in deiner Kindheit? Allgemein gesagt, weil ich kann zu der Person an sich selber nicht viel fragen, ja, aber... Gab es früher weibliche Superhelden so richtig viel? War das dein Grund? Also es gab einfach nicht viel Auswahl, ne? Anfang der 90er. Also, wann habe ich das geguckt? So mit 4 oder so? Und dann dachtest du, wenn, dann nämlich die Frau. Naja, wenn sie es früher... ein Mädchen. Früher. Ich fand ja auch Batman immer toll, okay. Aber das ist ja nochmal was anderes. Ich sehe das genauso. Also, obwohl ich mir jetzt nicht eine Frau ausgesucht habe, war früher auch für mich Sailor Moon das Nonplusultra. Das ist einfach als Mädchen so genauso wenig, wie sich Jungs ein Mädchen als Superhelden damals ausgesucht hätten. Ja. Stimmt, meine Schwester stand auch total auf Sailor Moon. Das ja, ich auch. Zu Recht. Rauf und runter. Zu Recht. Daran teilte ich mich. Tag. Was mich interessieren würde, was hat She-Ra für Superkräfte? Kann die irgendwas ganz Krasses, ganz Cooles? Wer kann schon was, wenn man ein geflügeltes Einhorn hat? Ja, aber so ein Geflügeltes. Ja, sie hat dieses geflügelte Einhorn und sie hat halt dieses Schwert, was halt sehr viel Macht hat. Ja. Okay. Das Schwert des Schutzes. Und damit verwandelt sie sich erstmal so in She-Ra. Okay. Und dann kann sie halt. Also, ja, Schwerter sind halt auch immer cool, ne? Ich glaube, als Kind stand ich auch super auf Schwerter. Mir ist auch aufgefallen. Ich fand, da gibt es ganz auch ein Schwert. Das ist schwer auf jeden Fall daran anzuknüpfen. Ja doch, ich finde es ganz interessant. Weil bisher haben wir uns alle in Anführungsstrichen Superhelden rausgesucht, ohne ernsthafte Superheldenkraft. Das stimmt, naja, das, bei das stimmt auch nicht. Wenn sie sich verwandelt, ist sie bestimmt auch super stark oder so. Oder wechselt sie nur ihr Kostüm. Ich weiß nicht genau, was da noch... Sie zieht sich einfach nur sie um. Sie zieht sich um und nennt sich Superheld. Also typisch Frau eben, ne? Batman. Gut, Batman. Iron Man. Batman hat einen Teil für die ganze Woche. Iron Man? So, das heißt, du bist ja mit... Du bist ja mit dem einzigen richtigen Super... Also Marco. Wenn ihr das sagt. Na, aber weißt du, das Gegenteil, wenn du der anderen Meinung bist. Ja, also ich habe mir auch einen Superhelden rausgesucht und meiner brauchte keinen Butler in seiner Kindheit, denn... Ja, hey. Das, was ich mir auch manchmal gerne wünschen würde, ist, er kann super schnell rennen und zwar rede ich von Flash. Ja, auch er gehört, wie Montana schon gesagt hat, zu den DC Comics und Geschichte ist eigentlich sehr schnell erklärt. Es ist immer ein Mensch gewesen aus der Gesellschaft heraus, bei dem kam es immer zu einem Chemieunfall. Insgesamt gab es 4 Flashs in der Geschichte von Flash Und bei diesen Unfällen gab es dann immer die Chance, dass er seine Superheldenfähigkeit bekam. Eben das superschnelle Rennen und auch inzwischen durch Wände rennen können und über Moleküle springen. Alles, was halt möglich sein kann, wenn man schneller als der Blitz ist. Ja, passend zu der deutschen Übersetzung gab es die super spannenden Namen, der rote Blitz. Oh, furchtbar. Ja, oder nur der Blitz, was noch spannender ist. Ja, ja, ja. Ich schließe mich da eher dem Flash an. Ja, warum habe ich ihn mir ausgesucht? Ehrlich gesagt, das ist das, was mir eingefallen ist, nachdem ich jetzt auf ProSieben ein paar Folgen von The Flash gesehen habe. War die Serie gut? Ich konnte sie nie gucken, ich war mal beim Training. Ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht zu Ende geguckt, aber also, ein paar Folgen fand ich sehr cool. Fandest du cool? Also es lief ja, als es anfing, in Verbindung mit Gotham, ja, was ja die genau, Geschichte von Commissioner Gordon. Das fand ich sogar besser gleichzeitig. Das fand ich besser. Das stimmt sogar. Das spielt auch Benjamin McKenzie mit. Wie? Benjamin McKenzie. Ja. Aber OC fand ich auch nicht gut. Das ist der Ryan von OC California? Ganz genau, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht komisch bin, aber ich finde OC California komplett schrecklich. Ich habe es, Überraschung, nie gesehen. Du hast vieles nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Ich war irgendwie, weiß ich nicht. Um das mal kurz klarzustellen, Tobi ist hier im Team, weil er sehr intelligent ist. Und sich mit wichtigen Dingen auskennt. Das Konzeptionelle. Ja, ja, jedenfalls, ich fand die Idee einfach nur sehr spannend, super schnell rennen zu können. Ja, und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass Flash Nummer 4 als Running Gag sozusagen in der kompletten Story. Als Running Gag kam er notorisch zu spät. Oh nein. Oh Gott. Ja, aber die Idee, super schnell sein zu können und auch durch Wände gehen zu können, was sich auch bei Flash manchmal auf die Gedankenübertragung sozusagen gezogen hat, dass man seine Gedanken nicht lesen konnte, weil er auch übermenschlich schnell denken konnte. Und wer kann Gedanken lesen? Ja, zeig mir mal, du bist die Superhelden-Expertin in dieser Runde. Ich weiß nicht. Wir können ja auch gleich mal googeln, vielleicht fällt uns da jemand ein. Ich bring mal Twilight ins Spiel. Oh Gott. Hauptsache etwas, was du gesehen hast. Ja, ist richtig. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, viel verpasst hast du jetzt nicht. Ja, das ich oute mich jetzt mal, ich fand die Bücher wesentlich cooler als die Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die Bücher gelesen, tatsächlich. Also die Bücher sind spannender als die Filme. Marco, was mich bei dir interessieren würde, also für alle die Marco jetzt noch nicht kennen. Marco ist ein Pumper. Marco geht jeden Tag zum Fitness, macht seine Body-Attack-Kurse mit und alles drum und dran. Warum hast du nicht Hulk genommen? Der ja auch durch einen Unfall, einen chemischen Unfall, zum Hulk geworden ist. Ja, wenn es diesen chemischen Unfall in echt geben würde, dann wäre das schön für mich. Dann könnte ich auch mal irgendwann so aussehen vielleicht. Aber ja, es gibt eigentlich keine ernste Verbindung, weswegen ich jetzt nicht Hulk genommen habe. Hulk ist einfach jemand, der hat mich von Anfang an nicht so krass interessiert. Das große grüne Monster. Da fand ich die Schnelligkeit von Flash spektakulärer. Ja, Montana, du hast was gefunden? Ja, und zwar nicht im DC-Universe, sondern bei Marvel. Da sind es so die Mutanten. Da gibt es einige, die Telepathie, Gedanken lesen etc. drauf haben. Also es gibt es schon. Aber nicht bei DC. Nicht bei dir, also nicht direkt bei Flash, nichts, dass das ihm auch was bringt. Also die bekanntesten Telepathen sind natürlich Professor X. Natürlich. Aber ansonsten wird mir auch niemand einfallen. Was mein Grund wäre, nicht Hulk zu nehmen, ist, dass einfach Hulk nicht kontrollierbar ist. Ja, ich finde ihn super langweilig, so als Charakter an sich. Ja, also ich... Ich finde Mark Ruffalo hat es... Ich auch, weil es Mark Ruffalo ist, aber auch, weil da so ein bisschen eine ganz minimal angedeutete Entwicklung in den Marvel-Filmen ist jetzt. Im ersten an sich und dann auch hin zum zweiten. Hat jeder den gesehen? Avengers? Spoiler Alert! Einfach mal kurz weghören. Halt einfach diese Geschichte, die sich zwischen ihm und Black Widow dann, die dann steht, dass sie einfach ein bisschen Kontrolle über ihn hat, selbst wenn er der Grüne ist, wie er ihn nennt. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn gesehen habe. Echt nicht? Nee, das ist das erste und einzige Mal, dass ich sagen kann, ich habe einen Film gesehen, den alle anderen nicht geguckt haben. Den zweiten Teil von Avengers finde ich, also abgesehen davon, dass da relativ wenig mit der Geschichte irgendwie passiert, dass das eigentlich alles nur Action ist, was ich großartig finde, finde ich die Geschichte um Hulk eigentlich mit am interessantesten aus dem ganzen Film. Ja. Also einfach, weil er jetzt auch, also die Schlussszene, also willst du den Film noch gucken? Dann, also ich habe ihn noch nicht fertig geguckt, muss ich vielleicht dazu sagen. Dann sollte ich vielleicht aufhören zu spoilern. Du hast den geguckt, Marco, oder? Nein, leider nicht. Ich schließe mich an, ich kenne ihn nicht. Ich bin noch dabei. Verrückt. Ich bin wirklich noch dabei. Ist ja verrückt, okay, dass irgendwie keiner den richtig geguckt hat. Außer dir. Zweimal. Ja. Wow. Wow. Ja, ich bin euch, hab euch was voraus. Ja, schade, ich würde voll gerne darüber erzählen, aber dann knicke ich das jetzt mal. Dann heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Und Tobi darf das nächste Mal rumspoilern, so viel er möchte. Sehr gerne. Der lief vor ein paar Monaten im Kino, also vor... Vor ein paar Monaten? Das war doch jetzt erst gerade. Zwei, naja. Ach so, der läuft immer noch im Kino. Ja, den habe ich schon wirklich gesehen. Nee. Doch. Echt? Der läuft noch im Kino? Ja, der läuft noch im Kino. Stimmt, im Autokino. Das sowieso. Da sowieso, ja. Ja, ansonsten, was mir sonst noch so zu Superhelden einfällt, ist halt so dieses... Diese unklassischen Superhelden, wie zum Beispiel... Kick-Ass. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt. Nee, kenne ich nicht. Die bunten Kinder sind das, oder? Ich finde den so, also ich finde den Film super witzig. Ich hab und die Comics auch. Ersten nicht gesehen, ich habe den zweiten gesehen. Nee, der zweite ist nicht gut, du musst den ersten gucken. Oh, ich war so genervt. Ja, der zweite ist wirklich nicht gut, du musst den ersten gucken. Das ist kein Scherz, guck den ersten, der ist gut. Okay. Welche Teile von Superheldenfilmen ich ja total, also total enttäuscht war Captain America. Den finde ich spannend. Den habe ich, bis heute spannend. Er fasziniert mich. Ich habe versucht, den ersten durchzugucken, als er auf ProSieben, glaube ich, das erste Mal genau. Auf TV lief. Auch ein Running Gag. Das läuft andauernd da. Ja. Es ist mir super schwer gefallen, dass mich das auch nur ansatzweise interessiert hat. Und ich bin ja die Erste, die irgendwie drauf geht, wenn es einen Film geht, wo Nazis auf die Fresse kriegen. aber ich... Nee. Ich finde ihn als Charakter halt... super uninteressant. Der ist mir viel zu glatt. Ja. Da fehlt mir echt was. Da fehlen, ja, wie du schon sagst, da fehlen irgendwie Ecken und Kanten und irgendwie wird auch in der Geschichte nicht deutlich, also klar, er ist Captain America, weil er super mutig ist, ja, und weil er einfach seinen Traum, in die Armee zu kommen, also von dem nicht ablässt. Aber ansonsten hat er nichts irgendwie, was mich großartig fasziniert. Also außer er ist super mutig. Aber warum sollte jemand, der Captain America heißt, auch Ecken und Kanten haben? Denkt ihr nicht, er soll das Aushängeschild sein, der super glatt ist, der super toll ist? Ja, aber offiziell. Ja, deswegen wurde er ja ausgesucht quasi als... Aber das ist ja letztendlich ein Film, der die wahre Person zeigen soll. Und da kann man ja dann quasi... Fast jeder Superheld hat einen Konflikt mit seinem alter Ego. Und da ist halt nichts dergleichen da. Das ist auch dieses Ding, dass gerade in den letzten Jahren finde ich, dass die Antagonisten halt sehr viel teilweise interessanter geworden sind und auch in Anführungszeichen liebenswerter. Ich meine, wie die Massen auf Loki abgegangen sind. Ja, das stimmt. Das gab es früher. Naja, stimmt, Loki war schon so ein Sympathieträger, ne? Ja, genau. Ja. Also, abgesehen davon, dass ich den Film ganz toll finde, aber du lachst, Marco? Hast du Thor geguckt? Nur weil du das Thema Film wieder erwähnt hast, habe ich so einen Film gefunden, dass du gut findest. Ja, ich muss meine die lichten Momente muss ich ausnutzen. Okay, ich verstehe das. Ja, und ich finde, das passiert halt immer öfter. Und ich bin jetzt auch zum Beispiel total gespannt, was Superman gegen Batman bringen wird. Das ist ja auch eine Geschichte, darunter kann ich mir nichts vorstellen. Ich mir auch nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, warum sie sich streiten. Ich bin ja auch gespannt, weil wie gesagt, wie ich vorhin eingangs erwähnt habe, die sind ja eigentlich befreundet. Also eigentlich pflegen die ein relativ gutes Verhältnis. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum die sich zoffen sollten irgendwie. Auf welcher Seite werdet ihr sein? Batman. Immer bei Batman. Danke. Sind wir uns da dann auch super langweilig? Ja, das ist auch dieses Ding. Superman ist super langweilig. Seiner Powerlocke? Schon allein, also so als Privatperson ist er schon mega langweilig. So. Ich weiß nicht, ob er. Weil er kein Millionär ist. Und kein Butler hat. Er hat einfach keinen Butler. Du magst bestimmt auch Christian Grey, oder? Nee. Okay, wie ist denn Superman als Privatmann so? Naja, also, er ist doch nicht schon... Heißt er Kent Clark? Ja. Ist das so? Okay. Was macht er nochmal privat? Ich weiß, dass er eine Hornbrille trägt. Ja, er trägt eine Hornbrille und arbeitet dann irgendwie als Journalist. Ja, und dann hat er noch die Journalistenfreundin und im Endeffekt... versucht dann immer so an sie ranzukommen, aber da ist nichts und er ist einfach super langweilig. So. Ja. Ist ja ähnlich wie bei Spider-Man, ne? Ja. Fotograf, sie Schauspielerin, er versucht immer an sie ranzukommen, letztendlich. Ne? Batman hat wenigstens noch wechselnde Weiber. Weißt du? Das der James Bond unter den Superhelden. Na, ist er ja. Also, einer seiner Robins, also es gab ja 5 Robins im Laufe von Batman. Der letzte war sogar sein eigener Sohn, von dem er nichts wusste. Also, ich finde, Batman geht ein bisschen kalt steiler. Gut, wir sitzen alle gerade ein bisschen ratlos hier um das Mikrofon rum. Was mich jetzt interessieren würde von euch einfach, was ihr auch durchaus sehr gerne mit in das Video reinnehmen könnt, wenn ihr Lust darauf habt und wenn die 15 Sekunden ausreichen, welchen Superhelden denn ihr bevorzugt? Also wir hatten jetzt ein paar klare Richtungen, also Bane wurde von Montana ganz klar bevorzugt, von den anderen, also ich glaube Cassandra war das ein bisschen so neutral gegenüber, Marc und ich sind ganz klar für Batman. Bei Batman vs. Superman sind wir alle für Batman. Wenn es in die 15 Sekunden reinpasst, gebt uns doch einfach so ein klitzekleines Feedback einfach und ja, uns würde eure Meinung definitiv interessieren. Ja, ansonsten könnt ihr uns wieder hören nächste Woche. Da werden wir uns dann spezifisch unterhalten über Filmadaptionen von Comics. Wahrscheinlich schweifen wir auch in TV-Adaptionen ab, so wie immer. Ja, ihr könnt uns weiterhin eure Videos einschicken. Wir freuen uns, wir werten alle aus und ja, würden uns dann verabschieden. Richtig. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Hat auch uns beiden endlich mal Spaß gemacht, ein bisschen an der Front zu sein und nicht nur im Hintergrund tätig zu sein. Juhu. Dann obliegt es jetzt mir als Moderator, euch zu verabschieden und wir verabschieden uns auch und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal.